mich daran, wenn neu der Tag erwacht und aus der Dunkelheit die Sonne wieder lacht. Wenn in der Zeitung man auch etwas Schönes liest und auf dem Weg zur Arbeit mich ein anderer grüßt. Und das Erfreulichste bei allem, was ich find, im Himmel unsere Namen aufgeschrieben sind. Und das Erfreulichste bei allem, was ich find, im Himmel unsere Namen aufgeschrieben sind. Ich freue mich daran, wenn Kinder fröhlich sind und auch der alte Mann ihr Spielen lustig find, wenn laut die Vögel singen in der Zweigezelt und wenn in meinen Schoß ein reifer Apfel fällt. Und das Erfreulichste bei allem, was ich find, im Himmel unsere Namen aufgeschrieben sind. Und das Erfreulichste bei allem, was ich find, im Himmel unsere Namen aufgeschrieben sind. Freue mich daran, wenn du ein Lob aussprichst, das Stückchen Schokolade in zwei Teile brichst, dass wenn ich traurig bin, du mir ein Lächeln gibst und wenn ich Unrecht tat, du mich trotz allem liebst. Und das Erfreulichste bei allem, was ich find, im Himmel unsere Namen aufgeschrieben sind. Und das Erfreulichste bei allem, was ich find, im Himmel unsere Namen aufgeschrieben sind. Ich freue mich daran, wenn leicht der Abend naht, der angefüllte Tag die Last verloren hat, wenn eine gute Spanne Zeit zur Muße bleibt, ein Wort von Mensch zu Mensch die Einsamkeit vertreibt. Und das Erfreulichste bei allem, was ich find, im Himmel unsere Namen aufgeschrieben sind. Und das Erfreulichste bei allem, was ich find, im Himmel unsere Namen aufgeschrieben sind.